Erst als wir nach Basan zogen, kam Ogi, der König von Basan, mit seiner ganzen Armee, um uns bei E3 anzugreifen und zu kämpfen. Zweiter da sagte der Herr zu mir, hab keine Angst vor ihm. Denn ich werde ihm, sein ganzes Volk und sein Land in deine Hände geben. Du sollst mit ihm so umgehen, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, der in Heschbon wohnte, umgegangen bist. Dritter so gab der Herr, unser Gott, auch Ogi, den König von Basan, mit seiner ganzen Armee in unsere Hände, so dass wir ihn besiegten und niemand von ihm übrig blieb, der fliehen konnte. Vierter damals eroberten wir alle seine Städte, es gab keine befestigte Stadt, die wir ihnen nicht weggenommen hätten. Es waren 60 Städte, die alle zum Gebiet Argob gehörten, dem Königreich Ux in Basan. Fünfter alle diese Städte waren mit hohen Mauern, Toren und Riegeln befestigt. Außerdem gab es noch viele unbefestigte Städte auf dem Land. Sechster wir vernichteten sie, so wie wir es mit Sihon, dem König von Heschbon, getan hatten. In jeder Stadt töteten wir Männer, Frauen und Kinder. Siebter aber alles Vieh und die Beute aus den Städten nahmen wir für uns. Achter so eroberten wir damals das Land östlich des Jordan, das den beiden Amoriterkönigen gehörte, vom Fluss Arnon bis zum Berg Hermon. Neunter die Sidonier nennen den Hermon Sirion, die Amoriter nennen ihn Sinir. Zehnter wir eroberten alle Städte in der Hochebene, ganz Gilead und ganz Basan bis Salcha und E3, die Städte, die zum Königreich Ux in Basan gehörten. Elfter denn Ogi, der König von Basan, war der letzte der Repeiter. Sein Sarg aus Basalt ist noch in Rabba, der Stadt der Ammoniter, zu sehen. Er war sehr groß, etwa 4 Meter lang und fast 2 Meter breit. Zwölfter dieses Land nahmen wir damals in Besitz. Von Aroer am Fluss Arnon an gab ich es zusammen mit der Hälfte des Gebirges Gilead und den dazugehörigen Städten den Rubenitern und Gadetern. Dreizehnter dem halben Stamm Manasse aber gab ich den restlichen Teil von Gilead und ganz Basan, das Königreich Ux, das ganze Gebiet Argob. Dieses ganze Basan wird Land der Repeiter genannt. 14. Jair, der Sohn Manasses, hatte das ganze Gebiet Argob bis zum Land der Gesuriter und Machatiter erobert. Er nannte diese Gebiete in Basan nach seinem Namen, Dörfer Jairs, und so heißen sie bis heute. 15. Maschir gab ich Gilead. 16. den Rubenitern und Gaditern gab ich das Gebiet von Gilead bis zum Fluss Arnon, bis zur Mitte des Tals als südliche Grenze, und bis zum Fluss Arnon, der Grenze der Ammoniter. 17. außerdem gab ich ihnen den östlichen Teil der Steppe mit dem Jordan als Grenze, vom See Kinneret bis zum Meer der Steppe, dem Salzmeer, am Fuße der Hänge des Pisga. 18. damals befahl ich euch, der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land als Besitz gegeben. Aber alle kampffähigen Männer unter euch müssen bewaffnet vor euren Brüdern, den Israeliten, herziehen. 19. Nur eure Frauen und Kinder sowie euer Vieh, ich weiß, dass ihr viel Vieh habt, sollen in den Städten bleiben, die ich euch gegeben habe. 20. Dies soll so sein, bis der Herr euren Brüdern, wie euch, Ruhe gegeben hat und auch sie das Land in Besitz genommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen östlich des Jordan geben will. Dann könnt ihr jeder in seinen Besitz zurückkehren, den ich euch gegeben habe. 21. Josua aber gab ich damals folgende Anweisung, du hast mit eigenen Augen alles gesehen, was der Herr, euer Gott, diesen beiden Königen angetan hat. Genauso wird der Herr mit allen Königreichen dort drüben umgehen, wohin du ziehen wirst. 22. Du brauchst sie nicht zu fürchten, denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch. 23. damals bat ich den Herrn auch um Gnade und sagte, 24. O Herr, mein Gott, du hast deinem Diener schon gezeigt, wie groß du bist und wie stark deine Hand ist. Wo ist im Himmel oder auf der Erde ein Gott, der solche Werke und mächtige Taten tun könnte wie du? 25. Lass mich doch auch hinübergehen, damit ich das schöne Land sehe, das östlich des Jordan liegt, diese schönen Berge und den Libanon. 26. Aber der Herr wurde wegen euch zornig auf mich und hörte nicht auf mich. Stattdessen sagte der Herr zu mir, es ist genug. Rede nicht mehr mit mir über diese Sache. 27. Steige auf den Gipfel des Pisga und blicke nach Westen, Norden, Süden und Osten, damit du es mit deinen Augen siehst. Denn du wirst diesen Jordan nicht überqueren. 28. Gib aber Josua Anweisungen, mach ihm Mut und stärke ihn, denn er soll dieses Volk hinüberführen und ihnen das Land, das du siehst, verteilen. 29. und so blieben wir im Tal, gegenüber von Bet Peor.